ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirk. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast, die Staffel 6. Immer donnerstags mit einer neuen Folge, zuerst in der ARD-Audiothek, ist doch klar. Wir präsentieren hier Hörspiel-Seltenheiten aus den Radioarchiven. Historische Krimis, die nirgendwo mehr laufen und Ihnen bestimmt gefallen. Und die Geschichte, die wir Ihnen diesmal bringen, die geht ans Herz, da können Sie sicher sein. Und welcher Sender hat sie seinerzeit produziert? Hier ist der Bayerische Rundfunk. Zunächst eine Zeitansage. Es ist beim Gongschlag 8 Uhr. 8 Uhr. Wir springen ins Jahr 1981. Am Montag, den 13. April, lief im Bayerischen Rundfunk erstmals der einzige in Deutschland produzierte Hörspielkrimi des kanadischen Journalisten und Autors Leo Simpson. Es geht um einen Polizisten. Sie reden mit mir, John Kowalski, Polizist, seit 33 Jahren im Dienst. Das ist der Streifenpolizist John Kowalski. Ein alter Hase, aber nicht der cleverste. Denken Sie, ich bin Idiot? Nun, einige seiner Vorgesetzten denken das ganz bestimmt. Kowalski, Sie sind ein Idiot! Und trotzdem bekommt der fast ausgemusterte Cop noch einen spektakulären Einsatz. Es ist meine letzte Chance und ich ergreife sie. Kowalskis allerletzte Chance. So heißt dieser fantastische Hörspielkrimi aus dem Bayerischen Rundfunk, den wir Ihnen gleich vorstellen. Wagen 11 hier, Officer Kowalski. Und ich bin mir sicher, dass Sie diese Stimme kennen, oder? Ich mache seit 33 Jahren Dienst. Sie gehört einem Theater- und Fernseh-Superschauspieler, einem Mann, der in über 500 Hörspielproduktionen mitmachte. Zum Teufel, was erzählen Sie da für Märchen? Der Mann mit der lustigsten Stimme überhaupt. Er wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden. Es ist natürlich Horst Bollmann. Erlauben Sie mir, Herr Kommissar, ich halte das für, naja, für Wichtigtuerei. Horst Bollmann wurde am 11. Februar 1925 in Dessau geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab er in Essen sein Theaterdebüt, aber seit Ende der 50er wurde er ein vielbeschäftigter Berliner Bühnenschauspieler. Erst in den 60er Jahren begann er mit Rundfunkaufnahmen, also deutlich später als viele Kolleginnen und Kollegen seiner Generation. Mein Name ist Blake, William Blake. Beruf Staubsaugervertreter. Dies ist ein Ausschnitt aus dem ersten Kriminalhörspiel des Horst Bollmann. Hier spielte er neben Gisela Trove. Sind Sie Kriminalist? Ja, Kriminalist. Ich schreibe Kriminalgeschichten. Ich dachte, Sie verkaufen Staubsauger. In meiner Freizeit, sozusagen als Hobby, verstehen Sie? Und schon hier spielt Bollmann den sympathischen kleinen Mann, den cleveren Außenseiter, eine Art Paraderolle. Und das Lustige war, so wie seine Stimme daherkam, so sah er auch aus. Ein kleiner, etwas untersetzter Herr mit fröhlichem Gesicht, halb Träumer, halb Pechvogel. Bei mir geht eben alles in die Binsen. Ich kann tun, was ich will. Auf der Bühne des Berliner Schillertheaters wurde Bollmann ab Mitte der 60er Jahre zum Star. Berühmt wurden seine Rollen in den Stücken des irischen Dramatikers Samuel Beckett. Er müsste eigentlich hier sein. Er hat nicht fest zugesagt, dass er käme. Und wenn er nicht kommt, kommen wir morgen wieder. Und dann übermorgen. Vielleicht. Und so weiter. Das heißt? Bis er kommt. Du bist unbarmherzig. Wir sind gestern schon hier gewesen. Ach, was, da täuschst du dich. Was haben wir gestern gemacht? Was wir gestern gemacht haben? Ja. Natürlich haben die beiden gewartet auf Godot, den Beckett auf keinen Fall mit Gott verwechselt wissen wollte. 1965 spielten Horst Bollmann und Stefan Wigger zum ersten Mal die Hauptfiguren in Warten auf Godot. Trotz seiner Minimalhandlung wurde dieses Stück ein Klassiker des absurden Theaters. Ab Mitte der 70er machten sich Bollmann und Wigger den Spaß, ihre Rollen zu tauschen. Und aus dieser Fassung stammte der kurze Ausschnitt eben. Karl Radatz, Klaus Herm und Thorsten Sense spielten damals auch noch mit. Ich war ein guter Sergeant und ein miserabler Inspektor. Ich hätte meine Grenzen nicht überschreiten sollen. Seit Ende der 60er Jahre spielte Bollmann verstärkt in Kriminalhörspielen, etwa in Studio 13 Produktionen des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart oder im Sender Freies Berlin. Doch ein Krimi macht Bollmann mit einem Schlag bundesweit bekannt. Winton, eine kleine Stadt in der Nähe von London. In einem abgelegenen alten Haus geschieht ein Mord. Das Opfer, Gordon Stewart, 1970. Ein dreiteiliger Fernsehkrimi aus dem WDR wird ein Publikumserfolg. Es war ein Francis Durbridge-Fernsehspiel und dieser britische Autor schrieb einen Straßenfeger nach dem nächsten. Dieser hieß Wie ein Blitz. Kriminalinspektor Clay vermutet hinter all dem ein abgekartetes, raffiniertes Spiel. Und dieser Kriminalinspektor Clay wurde natürlich von Horst Bollmann verkörpert. Guten Tag, Mr. Paxton. Was machen Sie denn hier, Inspektor? Kleine Überraschung, wie? Ich wollte gern von Ihnen wissen, wie lange Sie Mrs. Stewart schon kennen, Mr. Paxton. Wie ein Blitz erzählt die Geschichte eines Mannes, der nach seiner Ermordung immer noch umherzulaufen scheint und Anrufe tätigt. Horst Bollmann spielt hier einen kauzigen, aber kraftvollen Ermittler. Ich untersuche einen Mordfall, lieber Mr. Paxton. Und da macht man allerhand Entdeckungen. Es war die 9. Durbridge-Krimiserie, die das deutsche Fernsehen aus England adaptierte, die erste in Farbe. Horst Bollmann traf hier erneut auf Gisela Trove, aber auch auf Eva Pflug, Ingmar Zeisberg, Christine Kaufmann, Paul Hubschmidt und als Mr. Paxton Peter Eschberg. Gordon Stewart wurde ermordet, Mr. Paxton. Und ich wollte sicher gehen, dass Miss Valesco nicht dasselbe Schicksal ereilt. Aber um Gottes Willen, warum sollte jemand Miss Valesco umbringen wollen? Warum wurde Gordon Stewart ermordet? Mr. Stewart war ein reicher Mann, der Mörder muss gehofft haben, Geld zu finden. Sie meinen also, der Fall ist klar? Kommt drauf an, was Sie unter klar verstehen. Nach Raubmord, begangen von einem X-Beliebigen. Ich kann mir jedenfalls nichts anderes denken. Ist das auch die Ansicht von Mrs. Stewart? Die Ansicht von Mrs. Stewart kennen Sie wohl besser als ich, Inspektor. Sie haben sie ja reichlich ausgefragt. Fragen zu stellen ist mein Beruf, Mr. Paxton. In diesem Krimi hat Horst Bollmann als Kriminalinspektor immer ein spitzbübisches Lächeln auf den Lippen. Fast hat man das Gefühl, Durbridge hätte seinen Ermittler bei Inspektor Columbo abgekupfert. Aber das Original dieser Miniserie Bat Out of Hell, also die britische Vorlage zu Wie ein Blitz, entstand wenige Jahre vor der US-Serie mit Peter Falk. Dieser Kriminalinspektor Clay blieb also Bollmanns bekannteste Fernsehrolle. 10 Jahre später, 1980, bekam Bollmann seine bekannteste Funkhörspielrolle. Bibo Beutlin zu euren Diensten. Ich wollte gerade meinen Tee nehmen. Das ist er als Bilbo Beutlin, der kleine Hobbit. Guten Morgen, sagte Bilbo. Und ein sehr feiner Morgen für eine Pfeife Tabak vor der Tür obendrein. Wenn ihr eine Pfeife bei euch habt, dann setzt euch her und bedient euch. Nichts drängt zur Eile. Wir haben noch den ganzen Tag vor uns. Der Hobbit, so hieß diese aus 5 Teilen bestehende Radiofassung des Fantasy-Klassikers nach John Ronald R. Tolkien. Manche sagen, es wären ganz ursprünglich 6 Folgen gewesen und vor kurzem wurde die Serie noch einmal neu bearbeitet zu einer 8-teiligen Version. Horst Bollmann war die Titelfigur, als Erzähler hörte man Martin Benrath und als Zauberer Gandalf Bernhard Minetti. Sehr schön, sagte Gandalf. Ich suche jemand für ein Abenteuer. Wir sind ruhige Leute hier und suchen keine Abenteuer. So etwas verspätet nur die Mahlzeiten. Der Westdeutsche Rundfunk Köln hatte Der Hobbit produziert. Neben Bollmann und Minetti spielten Rolf Schult, Friedrich W. Bauschulte, Wolfgang Spier, Martin Hirte und Uta Halland. Und wenn nicht Ruhrgebietsikone Jürgen von Manger auch noch dabei gewesen wäre, als Gollum übrigens, so hätte ich gewettet, dass das Hörspiel in Berlin aufgenommen worden sein müsste. Der Hobbit wurde zu einer der am häufigsten wiederholten Hörspielserien der 80er Jahre, nicht zuletzt wegen Horst Bollmann, der den Kindern dieser Generation sofort im Ohr ist. Aber als 1991 schließlich Der Herr der Ringe, also Tolkiens Fortsetzung seiner Hobbit-Saga als 30-teilige Radioversion kam, da waren alle bass erstaunt, dass der gealterte Bilbo Beutlin nicht mehr von Horst Bollmann gespielt wurde, sondern von Klaus Herm, jenem Klaus Herm, der neben Bollmann in Warten auf Godot jahrelang auf der Bühne des Schillertheaters stand. Ein Jahr nach der Ursendung des Hobbits, also 1981, da hatte der BR-Krimi Kowalskis allerletzte Chance, den ich Ihnen angekündigt habe, Premiere. Und auch der hat ein ganz, ganz kleines bisschen mit dem Hobbit gemeinsam. Sie werden es erkennen. Es geht los. Hören Sie einen perfekt aufspielenden Horst Bollmann und Michael Habeck, Rainer Basedow, Benno Sterzenbach und Robert Atzorn. Und dazu Musik von The Alan Parsons Project. Viel Vergnügen. Kowalskis allerletzte Chance von Leo Simpson. Übersetzung Valerie Stiegele. Regie Otto Düben. Achtung! Soeben erhalten wir die Meldung, dass Seamus Riordan im Stadtbereich gesehen wurde. Ach nee. Nach Riordan wird wegen bewaffneten Raubüberfalls gefahndet. Das große Ding im letzten Monat bei der Brinks Bank in Toronto. Ja, wissen wir ja. Wagen 72, fahren Sie zur Mayfair Road. Sachbeschädigung an 19 Rasenflamingos. Ganz recht, Wagen 72. Flamingos sind diese rosaroten Gipsvögel mit den langen Beinen, die dort als Rasenschmuck aufgestellt sind. Irgendjemand ist mit dem Hammer auf sie losgegangen. Verdächtig wird ein mittelgroßer Dünner mit langen Haaren und Bart. Künstlertyp. Vermutlich sonst nicht gefährlich. Hey, Wagen 11. Wie nah seid ihr am Ventura Motel? Hier Wagen 11, Officer Kowalski. Bin 2 Blocks vom Ventura Motel entfernt. Kowalski, ist Ihr Kollege nicht bei Ihnen? Nein, ist kurz mal ausgestiegen. Hüttenkäse kaufen. Hüttenkäse? Ich nehme ihn auf den Rückweg wieder mit. Hüttenkäse, so. Ja, er macht eine Diät. Was gibt's denn? Okay, Kowalski, müssen wir es eben mit Ihnen riskieren. Wir haben die Information, dass Riordan eben das Ventura-Motel verlässt. Aha. Riordan hat bei seinem Überfall einen Wachmann von der Bank angeschossen und ist mit 10 Millionen Dollar entkommen. 7 Zeugen haben Riordan dabei beobachtet. Jetzt möchten wir natürlich unbedingt seine Version von dem Vorfall hören. Das verstehen Sie doch sicher, Kowalski. Ja. Wir möchten seine Story kennenlernen. Darum würden Sie ihn einfach für uns festhalten? Aber klar, bin schon unterwegs. Ich habe Riordans Foto und seine Beschreibung. Keine Sorge. Besorgt sind wir eigentlich weniger als hysterisch vermutlich. Wir haben die solide Chance, Riordan zu schnappen und der Polizist vor Ort sind ausgerechnet Sie, Kowalski. Na, wir werden uns hier in der Zentrale bemühen, die ganze Sache als ein Yin und Yang-Unternehmen anzusehen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja, natürlich verstehen Sie nicht, ist ja auch egal. Wir schicken alle verfügbaren Wagen von der Zentrale mit Spitzengeschwindigkeit zum Ventura hin. Ja, klar, ich habe alles verstanden. Noch was, Kowalski. Der Captain sagt, Sie können Ihrem Kollegen ausrichten. Er braucht sich in Zukunft keine Sorgen mehr, um seine Diät zu machen. Wir haben ein paar Jobs für ihn, bei denen er mühelos 5 Pfund die Woche abnimmt. Da ist Riordan jetzt. Auf dem Parkplatz vor dem Hotel. Steigt gerade in einen Wagen. Ich rufe zurück, sobald ich ihn verhaftet habe. Noch eins, Kowalski, das ist wichtig. Ja? Riordan hat Lügen und Leute einseifer, bevor er mit bewaffneten Raubüberfällen angefangen hat. Er ist allglatt. Hören Sie nicht zu, wenn er Ihnen was erzählt, halten Sie ihn einfach fest. Verstanden, Kowalski? Kowalski! Nicht mehr im Wagen. Naja, sehen wir es von der besten Seite an. Höchstwahrscheinlich geht uns Riordan diesmal durch die Lappen. Aber vielleicht werden wir endlich den Kowalski los. Okay, Seamus. Das wär's. Raus aus dem Auto. Kann ich irgendwas für Sie tun, Officer? Sie heißen Seamus Riordan? Seamus, ja. Aber mein Nachname ist Driscoll. Aha. Hände her. Aber das sind ja Handschellen. Jawohl, Handschellen. Und jetzt gehen Sie langsam rüber zum Streifenwagen. Hm? Also, Seamus Driscoll heißen Sie, wie? Tch. Seit einem Monat schaue ich mir jeden geschlagenen Morgen Ihr Gesicht an, Riordan. Aber klar, sollten Sie nicht Seamus Riordan sein, wird man sich im Hauptquartier höflich bei Ihnen entschuldigen und Sie laufen lassen. Ist das fair oder nicht? Sehe ich denn diesem Seamus Riordan, den Sie suchen, wirklich so ähnlich, Officer? Sie sind Riordan. Ich sehe schwarz für Sie, Mann. Hopp auf dem Rücksitz mit Ihnen. Ein paar andere Streifenwagen sind schon auf dem Weg hierher. Das ist mir aber wirklich unangenehm. Das ist ein dummer Zufall. Ich sehe aus wie ein polizeilich gesuchter Verbrecher. Mhm. Angenommen, die Polizei findet Riordan nicht und glaubt mir nicht, dass ich Seamus Driscoll bin, da wäre ich in einer ganz peinlichen Lage, oder? Würde ich schwer annehmen, Riordan. Schließlich haben Sie sich 10 Millionen Dollar unter Nagel gerissen, die Ihnen nicht gehören. Und eine Bankwache angeschossen. Du liebe Güte, So was. Sie haben nicht zufällig ein Foto von diesem Riordan, Officer? Können Sie haben. Da. Und jetzt behaupten Sie nochmal, dass Sie das nicht sind. Aber der sieht ja genauso aus wie ich. Der hat ja eine ganz erstaunliche Ähnlichkeit mit mir. Ja, ja. Ui, ui, ui, ui. Ui, da bin ich aber in einer lausigen Situation. Was mache ich bloß? Der Verbrecher wird der Gerechtigkeit entgehen und ich komme ins Gefängnis. Oh, ich wünschte, ihr Bullen wärt nicht so verdammt begriffsstutzig. Jeder einigermaßen intelligente Mensch würde auf den ersten Blick sehen, dass ich nicht imstande bin, einen bewaffneten Überfall zu begehen. Was unserer Gesellschaft fehlt, das sind Verständnis, Höflichkeit, Menschlichkeit. Was sie hat, sind bekloppte Bullen. Hey. Jetzt bin ich aber wirklich sauer. Seit 200 Jahren ist es nicht mehr vorgekommen, dass man einen von uns gefangen hat. Der letzte Fall war Miles Tochy am 8. Juni 1776 in Wexford beim Samstagsmarkt. Es hat ihn seinen ganzen Topf Gold gekostet. Und er hat sich nie wieder von dem Schlag erholt, der arme Kerl. Zum Teufel, was erzählen Sie da für Märchen? Die Sache ist so, Officer. Ich bin ein irischer Gnom. Ach nee. Haben Sie schon mal von Gnomen gehört? Ja klar. Als Kind kriegt man ja öfter von der Mutter Märchen erzählt. Gnome. Das ist doch sowas wie Zwerge, ne? Sitzen im Wald auf Pilzen und machen Schuhe. Sie sehen mir aber nicht wie ein Gnom aus, Riordan. Erstens wären Sie der erste Gnom, den ich in einem Streifenwagen sitzen sehe. Und zweitens... Oh, diese Ammenmärchen. Erstmal, was meine Größe angeht. Das Problem unserer Vorfahren war ihre Ernährungsweise. Sie aßen hauptsächlich Haselnüsse und Wasserkresse. Aber diejenigen von uns, die nach Nordamerika ausgewandert sind, haben sich selbstverständlich normal und ausgewogen ernährt, Vitamine und so weiter. Der nordamerikanische Durchschnittsgnom ist heute etwa 1,60 Meter groß. Officer, wir sind sehr mächtig in Nordamerika. Gnome sitzen heute in allen einflussreichen Positionen. Ursprünglich kommen wir zwar vom Schuhmacherhandwerk her, aber inzwischen haben wir unsere Finger überall drin. In der Wirtschaft, in der Regierung, in den Massenmedien, an den Universitäten. Wir sind sozusagen eine Art gütige Mafia, wenn Ihnen das Verständnis erleichtert, Officer. Wofür halten Sie mich eigentlich, Riordan? Denken Sie, ich bin ein Idiot? Gnome sind Sie, hä? Sie reden mit mir. John Kowalski, Polizist, seit 33 Jahren im Dienst. Ich kann Ihnen sagen, da gibt's nichts, was ich nicht schon erlebt hätte. Also, Riordan, kein Wort mehr von Gnomen. Schenken Sie mir bloß noch einen kleinen Augenblick Ihre geschätzte Aufmerksamkeit, Officer. Lassen Sie sich einen bescheidenen Einblick vermitteln in die Situation der Gnome von heute. Sicher haben Sie schon mal im Fernsehen den Empfang irgendeines fremden Staatsoberhaupts gesehen. König oder Premierminister. Die Ehrenkompanie steht in Reih und Glied. Die Kapelle spielt. Die Fotografen warten mit gezückter Kamera. Die Tür des Flugzeugs öffnet sich und der wichtige Besucher kommt als erster die Gangway herunter. Doch was für eine Überraschung. Er ist ein ganz kleiner Kerl. Etwa 1,60 groß. Das haben Sie doch sicher schon mal gesehen, oder? Natürlich habe ich das schon gesehen. Oft. Der Mann ist ein Gnom, Kowalski. Ein Gnom. So. Noch ein Beispiel. Sie bewundern einen Fernsehstar. Einen von diesen harten Burschen, der auf der Leinwand kräftige Kerle umlegt wie nichts. Eines Tages begegnen Sie ihm auf der Straße und Sie trauen Ihren Augen nicht. Er ist ein ganz kleiner Mann. Und wissen Sie warum, Kowalski? Er ist auch ein Gnom, was? Erraten, Kowalski. Und ob er ein Gnom ist. Wir Gnome mischen heutzutage überall mit. Daneben spielen wir freilich auch eine wichtige Rolle auf dem Gebiet der Ethik und Moral, Verbesserung der Menschheit und sowas alles. Wir sind klein, aber wir sind ganz Güte. Ich sag Ihnen was, Riordan. Mir gefällt's, dass Sie das Gute so hochhalten. Ich mach seit 33 Jahren Dienst. Wollen Sie wissen, was meine Erfahrungen mit den Menschen sind? Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit mehr, Ihre Lebensgeschichte anzuhören, Officer. Die anderen Streifenwagen können jeden Moment da sein. Mies sind die Menschen. Mies und schäbig. 33 Jahre lang tue ich jetzt schon mehr oder weniger das Gleiche. Jeden Samstagabend sperre ich zwei anständige Burschen in die Ausnüchterungszelle. Immer dieselben zwei. Joe Thompson und Bill Sutherland. Ich gehe runter ins Ladenzentrum, wenn einer von den Hausdetektiven den Ladendieb erwischt hat. Ich laufe Leuten hinterher, die falsch geparkt haben und ihre Strafe nicht zahlen wollen. Ich greife bei familiären Auseinandersetzungen ein. Sie können sich nicht vorstellen, was es da alles gibt. Ich rufe Leute zur Ordnung, wenn sich einer über eine zu laute Party beschwert hat. Ein mieses Leben. Riordan. Ja, ja. Ich bin mal Polizist geworden, weil ich das Böse bekämpfen wollte. Und woraus besteht die Gerechtigkeit? Dass ich eine alte Italienerin einbuchte, weil sie für ihren Enkel ein Plastikauto gestohlen hat. Ich sag ihm was, Riordan. Jede Großmutter sollte imstande sein, ihrem Enkel ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Aber die alte Frau hatte eben kein Geld. Nicht genug für ein Plastikauto um $1,50. Ich bin Ihr Gefangener, Kowalski, nicht Ihr Psychiater. Vergessen Sie das nicht. Also kommen wir zum Geschäft. In 8 Monaten gehe ich in Pension. Und das ist es dann gewesen. Mein Leben. 33 Jahre lang. Kowalski. Nehmen Sie zum Beispiel die beiden Besoffenen von Samstagabend. Joe Thompson und Bill Sutherland. Wissen Sie, was die beiden die Woche über machen? Sie suchen Arbeit, Riordan. Das wünschen die sich nämlich am meisten. Einen Job und eine regelmäßige Arbeit. Aber sie sind nicht mehr jung und darum finden sie keine. Also besaufen sie sich jeden Samstag und ich komme mit dem Streifenwagen an und buchte sie ein. Am Montag sind sie dann wieder draußen und suchen wieder nach Arbeit. Ich habe Handschellen an, Kowalski. Ich bin ein verdammt gutes Beispiel für einen gefesselten Zuhörer. Okay, Sie haben ein langweiliges Leben hinter sich, aber das haben doch die meisten Leute. Warum reden wir nicht vom Geschäft, bevor es zu spät ist? Wagen 11, kommen Sie. Wagen 11, hören Sie mich? Wagen 11 hier, Officer Kowalski. Hey Kowalski, haben Sie Riordan erwischt? Selbstverständlich, sitzt hier auf dem Rücksitz. Was? Sie haben ihn gekriegt? War bewaffnet? Habe ich vergessen nachzusehen. Moment mal. Sind Sie bewaffnet, Riordan? Nein. Zentrale, er ist nicht bewaffnet. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich alleine mit ihm losfahre, gibt er mir vielleicht eins über den Schädel oder würgt mich, während ich am Steuer sitze. Darum warte ich hier, bis die anderen Wagen kommen. Das ist tüchtig, Kowalski. Sehr, sehr tüchtig. Sie machen das wirklich gut, Kowalski. Es sind 6 Streifenwagen unterwegs, mit Spitzengeschwindigkeit. Bis dahin hören Sie nicht auf Riordan, falls er was sagt. Verstanden? Und so wie er eine falsche Bewegung macht, jagen Sie ihm eine Kugel rein. Verstanden, Kowalski? Verstanden. Wir haben zu viele Vorschriften bei der Polizei. Tu dies, tu das nicht. Eine Kugel reinjagen, wenn er eine falsche Bewegung macht. Als ob man seinen Revolver immer mit in den Dienst nehmen würde. Wissen Sie, was im Dienst damit passiert? Er wird staubig, ist doch logisch. Und man muss ihn jede Woche reinigen. Bin doch nicht doof. Ich habe meinen zu Hause in der Plastiktüte. Da bleibt er sauber und kann außerdem keinen Schaden anrichten. Den Halfter habe ich einfach mit Papiertaschentüchern ausgestopft. Hier sehen Sie, sieht überzeugend aus, was? Mich haben Sie damit glatt reingelegt, Kowalski. Also, Riordan, ehrlich, Sie überraschen mich. Für einen Gangster sind Sie ein Mann von ungewöhnlicher Sensibilität. Hat mir gefallen, was Sie vorhin über die Güte gesagt haben. Wie war's doch gleich? Wir sind klein, aber wir sind ganz Güte. Ja. Wir Gnome. Auch mit der Gnomengeschichte hören Sie jetzt aber völlig auf, Riordan. Sie beleidigen meine Intelligenz. Wir sind klein, aber wir sind ganz Güte. Das ist wirklich hübsch. Ja, ja. 8 Monate noch bis zu meiner Pensionierung. Würd gern aufs Land ziehen. Schafe züchten zum Beispiel. Oder Getreide anbauen, das wäre auch was. Das Dumme ist nur, ich muss in der Stadt bleiben, hab Verpflichtung. Ein Mensch braucht ein bisschen Magie im Leben, Kowalski. Oh, da haben Sie recht, ja. Ein bisschen Magie braucht der Mensch wirklich. Jetzt hören Sie mal zu. Wenn jemand einen Gnom fängt, muss der ihm einen Topf mit Gold geben. Das ist Gnomentradition. Sowas passiert natürlich heutzutage selten. In Nordamerika zum Beispiel ist es noch nie passiert. Der letzte Fall war, wie gesagt, Miles Tochi im Jahr 1776. Die Leute glauben nicht mehr an uns. Darum sind wir verhältnismäßig geschützt. Ich habe immer gedacht, einen Topf mit Gold findet man am Ende des Regenbogens. Am Ende des Regenbogens, meine Güte. Ich habe ja schon viel von dämlichen Bullen gehört. Aber sowas wie Sie... Schauen Sie, Kowalski, ein Regenbogen ist ein physikalisches Phänomen. Es tritt auf, wenn das Sonnenlicht durch die Regentropfen gebrochen und in seine Spektralfarben zerlegt wird. Ja, wo zum Teufel sollte da der Topf mit Gold Platz haben? Am Himmel, verdammt nochmal! Topf mit Gold am Ende des Regenbogens, so ein Blödsinn. Natürlich schleppen wir modernen Gnome keine Goldtöpfe mehr mit uns herum wie früher. Sie müssten meinem Ehrenwort vertrauen, dass sie die Belohnung später kriegen. Früher mal, da hat's Magie gegeben in meinem Leben. Aber da war ich noch jung, sehr jung. Sie wissen doch, wie so ein Topf mit Gold aussieht, Kowalski. Gnome. Das ist ein verdammt großer Pott. Ich habe bisher nie viel nachgedacht über Gnome. Wir sind klein, aber wir sind ganz Güte. Vielleicht haben Sie heute die allerletzte Chance, daran zu glauben, Kowalski. Ich weiß, dass Sie Seamus Riordan sind. Jeden verdammten Morgen habe ich mir Ihr Foto angeschaut, seitdem Sie auf der Fahndungsliste stehen. Aber nur weiter, mein Junge. 33 Jahre lang habe ich es mit angesehen. Die Miesigkeit, die Schäbigkeit, die Gehässigkeit der Leute, ihre Gier, ach, diesen ganzen üblen Dreck. Es muss doch auch noch was anderes geben. Gott, Riordan, Sie gerissene Halunke. Ich gebe meinen rechten Arm dafür, an Gnome glauben zu können. Sie haben diese Chance vermutlich nicht noch einmal. Wenn Sie bloß nicht auf diesen Wachmann geschossen hätten. 10 Millionen. Bei so einer Summe ist ja nicht sowieso egal, wem sie gehört. Naja, man hat ihn schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Schmerzensgeld wird er auch kriegen. Gut, es ist meine letzte Chance und ich ergreife sie. Strecken Sie Ihre Hände her. Haut sie ab. Schnell. Sie haben das Richtige getan, Kowalski. Entschuldigen Sie, wenn ich es jetzt ein bisschen eilig habe. Ciao, Kowalski. Kowalski, Sie sind ein Idiot. Eingesperrt gehören Sie. Man dürfte Sie nicht frei rumlaufen lassen. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann nicht, beim besten Willen nicht. Ungütiger Gott, ich verliere noch den Verstand. In meinem ganzen Leben habe ich noch nichts so Lächerliches gehört. Er hat den gesuchten Bankräuber Seamus Riordan verhaftet, hat ihn im Wagen und lässt ihn laufen, weil der ihn weisgemacht hat, er sei ein irischer Gnom. Ja, also... Kowalski, soweit ich informiert bin, sind Gnome 1,50 Meter groß. Ein sehr großgewachsener Gnom, unter Umständen auch mal 1,55 Meter. Jedenfalls aber ist 1,60 Meter die absolute Höchstgrenze für Gnome. Aber er hat mir das ganz genau erklärt. Seitdem Sie Vitamine nehmen und eine ausgewogene Ernährung... Kowalski! Warum sind sich die Leute immer so sicher über alles? Was bringt sie bloß dazu? Nichts ist sicher. Und gerade bei den Gnomen... Okay, hör mal lieber auf. Da sind noch ein paar andere Dinge. Captain Williams möchte in spätestens einer Stunde Ihren vollständigen schriftlichen Bericht. Als ich eben in seinem Büro war, da hat er getanzt. Ganz allein, sah aus wie ein Tango. Kann aber auch eine Art Anfall gewesen sein. Jedenfalls hat sie mit sofortiger Wirkung vom Streifendienst enthoben. Jetzt stellt sich also die Frage, was machen Sie in Zukunft? Tja. Ich habe Sie immer gemocht, Kowalski. Sie glauben nicht, was ich alles angestellt habe in den letzten Jahren, um Sie vor der Realität zu schützen. Ich glaube, Sie haben ein gutes Herz. Sie sind wirklich ein netter Kerl. Ich habe meistens nur mit Scheißkerlen zu tun. Vermutlich sind Sie mir deshalb so sympathisch. Sie leben jetzt allein, nicht? Jawohl, Sergeant. Fast 20 Jahre her, dass mich Susan verlassen hat. Susan war eine gute Frau. Ich konnte ihr bloß nicht das bieten, was sie gebraucht hat. Ich habe Susan gekannt, Kowalski. Was sie gebraucht hat, waren Kleider aus Paris, jeden Abend ausgehen, Kreuzfahrten in der Karibik und ein Haus in Florida, um dem kanadischen Winter zu entfliehen. Genau, und das konnte ich ihr eben nicht bieten. Aber sie ist immer nett zu mir gewesen. Ich habe sie vermisst. Und natürlich sorge ich noch für ihre Mutter. Aber um ehrlich zu sein, ich war froh, als Susan einen Weg gefunden hat, das zu kriegen, was sie wollte. Von mir hätte sie es nie kriegen können, Sergeant. Und jetzt hat sie's. Sie ist mit einem Geschäftsmann durchgegangen, ne? Genau, ja. Sie haben ein schönes Haus in Kalifornien, eine Yacht, reisen viel und so. Nicht? Und warum müssen Sie denn für Susans Mutter sorgen? Na, die alte Dame muss schließlich leben, Wohnung, Essen. Und in ihrem Alter hat man auch ein bisschen Anspruch auf Bequemlichkeit. Ich meine, warum nicht die reiche Tochter Susan für ihre Mutter sorgt, sondern Sie? Warum Sie mit Ihrem Polizistenlohn? Ach, Sie kennen Susan nicht richtig. Sie ist so vergesslich. Außerdem schreibt sie nicht gern. Und dann ist sie auch viel unterwegs. Lieber Gott, Kowalski. Leute wie Sie sind schuld daran, dass die Dummheit so in Verruf gekommen ist. Aber okay. Ihre neuen Pflichten. Na, ich könnte Sie zum Selbstmordressort versetzen. Oder wie wär's mit der Abteilung Gewaltverbrechen? Wir haben da gerade ein paar Fälle. Vergewaltigung, zwei Morde mit dem Beil. Scheint dieses Jahr irgendwie Mode zu sein. Oder hier, eine ganze Latte. Verstümmelung und schwere Körperverletzung. Ein 17-jähriger Junge hat seine Mutter zerlegt und in einzelnen Päckchen nach China geschickt. Nicht doch. Man fragt sich ja mal, warum ausgerechnet China? Sergeant, ich möchte lieber nicht in Abteilung mit solchen Fällen. Also gut. Wie wär's dann mit der Verkehrsregelung beim Kindergarten? Nein, Sergeant. Das definitiv nicht. Da kriegt mich keiner nochmal hin. Ich hab's letztes Jahr 3 Wochen lang gemacht, als Sullivan in Urlaub war. Nie mehr Kindergarten. Das sind ja Unholde sind das. Die beißen, sage ich Ihnen, und spucken dann auf die Schuhe. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie wieder auf Kontrollgang zu schicken, Kowalski. Tut mir leid. Ich mache mir Sorgen um Sie. In Ihrem Alter da. Da können Sie plötzlich einen Herzanfall kriegen. Oder irgendein Ganove denkt, Sie sind ein wirklicher Polizist. Und legt sich mit Ihnen an. Nein, nein, nein, nein, nein. Sie hatten Seamus Riordan verhaftet. Und haben ihn laufen lassen. Weil er gesagt hat, er sei ein Gnom. Ein Gnom! Oh Gott, oh Gott. Kowalski hier. Spreche ich mit dem intelligenten Officer Kowalski, der Seamus Riordan verhaftet hatte und laufen ließ? Naja, schon gut, Riordan. Ich hab gedacht, ich rufe Sie mal an, um Ihnen meine Dankbarkeit auszudrücken. Wissen Sie, was mein größtes Problem war, nachdem Sie mir Handschellen verpasst hatten? Ich sage Ihnen, mein größtes Problem war, mir eine Geschichte auszudenken, die so idiotisch war, dass Sie sie glauben würden, Kowalski. Ja, ja, schon gut. Erst wollte ich Ihnen eigentlich erzählen, ich sei Ihre Feenpatin. Aber das schien mir dann doch irgendwie zu anspruchsvoll für Sie, Kowalski. Riordan ist am Telefon, Jim. Schau mal, ob die den Anruf rückverfolgen können. Gut, mache ich. Jeder macht mal einen Fehler, Riordan. Also ich gebe zu. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich will Sie nicht lange aufhalten, denn Sie werden bestimmt versuchen, rauszukriegen, von wo ich anrufe. Vielen Dank jedenfalls, dass Sie an Gnome glauben, Kowalski. Und danke, dass Sie der dämlichste Bulle sind, den ich je getroffen habe. Tja, vielleicht bin ich das. Es war nur... Naja, Sie verstehen das sowieso nicht. Oh doch, ich verstehe Sie gut. Die Welt ist ein hässlicher Fleck, nicht? Lauter böse, böse Menschen, die rauben und andere umbringen. Ist doch so, was? Aber versuchen Sie es ruhig weiter, Kowalski. Vielleicht erwischt Sie eines Tages doch noch einen Gnom. War nicht lange genug, der Anruf, um rauszukriegen, wo er herkam. Auf alle Fälle ein Ausgespräch. Riordan ist also noch in der Stadt. Ja, ja. Übrigens, der Captain will ich sprechen, Kowalski. Ich habe hier Ihren Bericht über die Geschichte beim Ventura-Motel, Kowalski. Ein Punkt ist mir noch nicht ganz klar. Darum wollte ich mich mit Ihnen unterhalten. Zigarette? Nein, danke, Sir. Ihre Vorfahren sind keine Iren, Kowalski. Oder täusche ich mich? Polen, Sir. Gibt es in Polen Gnome? Ich weiß nicht, Sir. Ich bin schon die dritte Generation hier in Kanada, Sir. Sehen Sie, und das ist es, was mich so erstaunt, Kowalski. Sie lassen Seamus Riordan laufen, weil er Ihnen erzählt, er sei ein irischer Gnome. Ich will nicht sagen, Ihr Verhalten hätte in irgendeiner Weise mehr mit Intelligenz zu tun gehabt, wenn Riordan behauptet hätte, er sei ein polnischer Gnome. Aber in diesem Fall hätten wir Ihrem Geisteszustand wenigstens nationale Grenzen ziehen können. Ich verstehe nicht, Sir. Nun, wir hätten gewusst, wie wir in Zukunft vorgehen. Zum Beispiel hätten wir Sie bestimmt nie damit beauftragt, irgendeinen Polen zu verhaften. Wie der Fall aber liegt, können wir Sie überhaupt niemand mehr verhaften lassen. Benko Patterson zum Beispiel, der innerhalb von 2 Wochen mehr als ein Dutzend ältlicher Witwen um ihr Erspartes gebracht hatte. Und wissen Sie, warum ich Sie nicht schicken kann, Benko Patterson zu verhaften, Kowalski? Nein, Sir. Weil er Sie vielleicht davon überzeugen könnte, dass er der Osterhase ist, Kowalski! Sie werden in 8 Monaten pensioniert, sehe ich hier. Ich glaube, ich werde Ihre Personalakte mal zur Rechnungsabteilung aufschicken. Die finden bestimmt eine Möglichkeit, noch etwas Fett von Ihrer Pension wegzutrimmen. Es ist keine hohe Pension, Sir. Es ist die ganz normale Polizistenpension. Sie haben recht. Hoch ist sie nicht. Sie scheint mir nur eine absolute Geldverschwendung zu sein für einen Liebhaber von Gnomen. Was für ein schöner Tag, Sergeant. Ein richtiger Frühlingstag. Sie sind wohl der einzige Polizist in Kanada, der Zeit hat, Notiz vom Wetter zu nehmen, Kowalski. Aber nicht doch, Sergeant. Wir anderen untersuchen blutbeschmierte Äxte. Wohnen Magensezierungen bei. Schießen uns mit irgendwelchen Psychopathen herum. Oder kratzen einen Rest Mensch von der Schnellstraße runter. Sergeant, bitte. Und das ist das wirkliche Leben, Kowalski. Das ist die Realität. Irgendwas Interessantes in Ihrem Report heute? Nein, nein, nein, alles ruhig. Hätte wirklich nicht gedacht, dass diese Kontrollgänge zu Fuß so viel Spaß bringen. Hab eine Menge neue Freunde. Einer ist Baustellenleiter, drunten in der Burlington Street, wo sie gerade den neuen Wohnblock abreißen. Moment mal, Burlington Street? Ja. Da wird ein neuer Wohnblock abgerissen? Ja, sie wollen dort einen Park anlegen. Ich habe die Pläne gesehen. Kann ein hübscher kleiner Park werden. Der Swimmingpool kommt weg, der Parkplatz auch. Sogar einen Springbrunnen wollen sie aufstellen. Kowalski, sind Sie sicher, dass es nicht andersrum ist? Wie, ja, pardon. Na, welcher Mensch mit gesundem Verstand würde schon einen neuen Wohnblock abreißen und einen Park dafür anlegen? Tja. Aber wenn Sie sich für Abbruchunternehmen interessieren, Sergeant, es gibt noch zwei andere in meinem Kontrollbereich. Das eine ist ein Bürohaus im Zentrum und das andere diese teure Wohnanlage am Eli-Platz. Regency Mansions. Kennen Sie die, Sergeant? Allerdings. Und wann hat man dort mit dem Abreißen angefangen? Heute Mittag. So. Ich frage nur, weil Captain Williams dort wohnt. Ach. Er ist ja stolz auf sein Penthouse. Es hat zwei Kamine. Zwei Kamine? Ja. Warum sollte man das abreißen? Das ist doch merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Kowalski, ich habe hier festgestellt, Sie verhaften weiterhin jeden Samstag diese beiden Schnapsbrüder dieser... Joe Thompson und Bill Sutherland sind keine Schnapsbrüder, Sergeant. Sie suchen die ganze Woche über Arbeit. Ich buchte Sie samstagabends nur ein, damit Ihnen nichts passiert, wenn Sie betrunken sind. Der Captain will, dass Anklage gegen Sie erhoben wird wegen Landstreicherei oder sonst was. Aber nicht. Na, wir sind ja schließlich eine Polizeistation. Kein Trinkerasyl. Das geht hier ja flott voran, Tonio. Klare Sache, Mr. Kowalski. Machen kaputt schneller geht, als machen neu. Ich erst bauen diese Häuser für Firma. Jetzt... Ich mache ihn kaputt für Firma. Es ist mir egal. Hauptsache Lohn. Ja. Was wird das? Soll Wiese sein hier. Was soll das geben? Wiese. Versehen? Mit Gras. Ja, ja, grün. Wiese. Wiese? Wenn äußer alles fort, Wiese machen. Ja, aber warum denn? Vielleicht Wiese, gute neue Geschäft. Viel Profit, weiß ich. Doch nicht mit einer Wiese. Doch, doch. Mein Bruder Domenico, unten in Stadt, auch machen kaputt. Große, große Haus mit vielen Büro. Raten, was geben wir Häuser kaputt, Mr. Kowalski? Was? Acker. Was? Acker. Acker? Geflügte Land. Nicht Wiese, anders. Verstehen? Ach, Acker. Tiere, Gras von Wiese aufessen. Aber in Acker Neues wachsen. Mais, Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Paprika. Sehr schön, sehr gut, was Domenico machen. Aber die reißen mein Haus ab, Sam. Ja, ja, ich verstehe schon die begleitenden Randgesetze, aber ich... Was ich von dir will, ist eine Handhabe für eine einstweilige Verfügung. Sam, du redest schon wieder dieses Juristenchinesisch. Nein, nein, nein, nein, ich will keine Entschädigung. Ich will mein Penthouse behalten. Es hat zwei Kamine, zwei. Und die Bagger sind nur noch einen Block weit entfernt. Sam, tu was, bleib dran an der Sache und ruf mich sofort an, falls du... Ja, danke und auf Wiedersehen. Sergeant Brock, kommen Sie bitte mal rein. Brock? Haben Sie schon was erfahren von der Steuerfahndung über diese Firma Vereinigte Leben? Wer steht dahinter? Das ist ein hartes Stück Arbeit, Captain, da irgendeinen Verantwortlichen hinter so einer Gesellschaft rauszufinden. Also, Vereinigte Leben hat kürzlich mit Montreal Leben fusioniert. Montreal Leben gehört zur Delaney-Gruppe. Delaney wiederum ist eine Tochtergesellschaft der Beecham Öl GmbH geworden, und zwar kurz nach dem Beecham Öl von Harrison Delikatessen übernommen wurde. Und jetzt kommt der heikle Punkt, Captain. Harrison Delikatessen ist von Vereinigte Leben übernommen worden, etwa ein Jahr, bevor sie mit Montreal Leben fusioniert hat. Aber das beißt sich ja in den Schwanz. Das kann man wohl sagen. Die verantwortliche Gesellschaft ist Vereinigte Leben, aber nur auf dem Papier. Gegenwärtig liegt die Verwaltung bei Beecham Öl und dort wird auch die Geschäftspolitik gemacht. Dann gehen Sie doch auf die los, Mann. Haben wir ja gemacht, Captain. Aber diese Abbrüche waren ein Beschluss des Aufsichtsrats. Die Jungs von der Steuerfahndung glauben, der Schlüssel für uns ist Deloro Nickelminen. Der Hauptaktionär von Deloro Nickelminen ist der Aufsichtsratsvorsitzende von Vereinigte Leben. Er ist außerdem der Präsident der Lilliput GmbH. Na, doch nichts wie ran an den Kerl. Geht leider nicht, Sir. Der Beschluss wurde vom Aufsichtsrat der Lilliput GmbH gefasst. Der Vorsitzende von Vereinigte Leben ist zwar Präsident der Lilliput GmbH, aber er ist nicht Aufsichtsratsmitglied. Sergeant, Dieser Lilliput GmbH. Ja, Sir? Merkwürdiger Name für ein Unternehmen, finden Sie nicht? War mir nicht aufgefallen, Sir. Dann lassen Sie sich gefälligst jetzt auffallen. Der Besitzer der drei Abbruchgrundstücke muss festzustellen sein, Sergeant. Lassen Sie sich die Akten vom Grundbuchamt geben. Setzen Sie ein paar Leute drauf an. Wenn es sein muss, die ganze Abteilung. Okay. Jetzt sehen Sie den Weizen aus. Wie finden Sie das, Sergeant? Ein richtiges Kornfeld mitten in der City. Genau zwischen der Metropolitan-Versicherung und der Königlichen Bank. Kowalski. Wenn das Korn rauskommt, stehen die ganzen Angestellten von Bank und Versicherung am Zaun und kriegen kein Auge weg von den grünen Keimen. Kowalski, vor 2 Wochen ist Captain Williams Haus abgerissen worden. Er war sehr stolz darauf. Es hat 2 Kamine gehabt. Er hat sich immer noch nicht von dem Schock erholt. Ich weiß, Sergeant. Naja, ich gehe doch mal wieder los. Oh, nein, so einfach ist das nicht. Setz dich mal her, Kowalski. Sehen Sie, Kowalski, wir haben uns viel Mühe gemacht und tatsächlich den Besitzer des neuen Parks, des Ackers und der Wiese herausgefunden. Vielleicht raten Sie mal, wer der Besitzer ist, Kowalski. Keine Ahnung, Sergeant. Sie sind der Besitzer, Kowalski. Ich bin nicht der Besitzer. Oh, doch, Sie sind das. Und darum, sehen Sie, darum sitzen Sie jetzt ganz schön in der Tinte. Es gab zwar eine Menge Ablenkungsmanöver in den Akten, aber schließlich sind wir dann doch auf die Eigentümerurkunde gestoßen. Ganz legal, ausgestellt auf den Namen John Kowalski. 46, Riverside Drive, Toronto, Beruf Polizeibeamter. Falls es Sie interessiert, das frühere Regency Mansions ist jetzt als Schaffarm eingetragen. Eine Schaffarm? Also sowas? Eine Schaffarm? Ich habe Riordan erzählt, am liebsten möchte ich eine Schaffarm, wenn ich mal in Pension gehe. Ich habe ihm auch erzählt, dass ich ein Kornfeld möchte. Ja, denken Sie, Sergeant, denken Sie etwa, Riordan hat diese Grundstücke von den gestohlenen 10 Millionen gekauft und sie mir geschenkt? Dafür, dass ich ihn habe laufen lassen? Das ist jedenfalls genau das, was der Captain denkt, Kowalski. Nur, dass er nicht von Geschenk spricht, sondern von Bestechung. Bestechung? Sie haben Seamus Riordan verhaftet. Sie lassen ihn laufen. Und plötzlich haben Sie Grundbesitz im Wert von mindestens 10 Millionen, wenn nicht mehr. Kowalski, man hat Sie ab sofort vom Dienst suspendiert. Sie kommen vors Polizeigericht nächsten Monat. Es tut mir leid, Kowalski. Ich glaube ja, dass Sie unschuldig sind. Trotzdem komisch. Riordan klang gar nicht sonderlich großzügig, wie er mich am gleichen Nachmittag anrief. Er hat gesagt, ich bin der dämlichste Bulle, den er je getroffen hat. Kowalski. Es klang gar nicht so, als würde er hingehen, mir eine Schaffarm kaufen und ein Kornfeld und noch einen Park dazu. Kowalski. Besser, ich erkläre Ihnen das mit dem Telefonanruf. Nicht Riordan hat Sie angerufen, Kowalski. Ich war's. Nein, Sergeant Riordan. Wenn ich Ihnen aber sage, dass ich es war. Sehen Sie, Kowalski, ich war ziemlich frustriert von der Geschichte. Ich wollte Sie beleidigen. Ich wollte, Ihnen ein paar Sachen in den Kopf schmeißen. Einfach, um mir Luft zu machen. Sie haben gesagt, ich bin der dämlichste Bulle, den Sie je getroffen haben, Sergeant. Ja, Kowalski, das hab ich. Wir sind klein, aber wir sind ganz Güte, hat der kleine Kerl gesagt. Warum meinen alle Leute immer so genau Bescheid zu wissen über alles? Nichts weiß man sicher. Nichts. Kowalski hier. Ich bin Joe Thompson, Mr. Kowalski. Joe, ich bin froh, dass Sie anrufen. Ich kann Sie und Billy nächsten Samstag nämlich nicht wie gewöhnlich abholen. Ich bin vom Dienst suspendiert worden und träume gerade meinen Schreibtisch aus. Stellen Sie sich vor, wir haben Jobs, Mr. Kowalski. Ich und Billy, beide haben ja Jobs. Diese Firma Lilliput hat uns einen Brief geschickt. Dabei hatten wir uns bei Ihnen gar nie beworben. Montag fangen wir mit der Arbeit an. Ich soll eine Schafherde hüten. Schafbutler nennen die das. Und Bill kriegt die Aufsicht über den neuen Park in der City. Sind das nicht wunderbare Jobs, Mr. Kowalski? Meine Herren, wir sind viel zu hitzig. Wollen wir die Untersuchung nicht wenigstens mit einem gewissen Maß an Würde zu Ende führen? Herr Vorsitzender, ich verstehe nicht, warum die polizeiliche Untersuchungskommission hier weiterhin ihre Zeit verschwendet. Die Tatsachen liegen doch klar auf dem Tisch. Der Fall gehört unverzüglich vor den Staatsanwalt, damit dieser korrupte Polizist seine gebührende Strafe erhält. Eine Schande für die ganze Polizei. Herr Vorsitzender, auch wenn Rion noch immer frei im Fuß ist, wissen wir doch wenigstens, wo sich das Geld befindet. Die Bestechungssumme stimmt eindeutig mit den gestohlenen 10 Millionen Dollar überein und das ist das Mindeste, was der neue Besitz von Officer Kowalski wert ist, Herr Vorsitzender. Das ist Korruption in einem erschreckenden Ausmaß. Sergeant Brock. Und verdient die allerstrengste Strafe des Gesetzes. Bleiben Sie nicht neben mir sitzen. Die werden denken, Sie sind ein Freund von mir. Ich bin ein Freund von Ihnen, Kowalski. Mein Gott, wenn man sich das anhört. Ein Pack von selbstgerechten Halunken, alle sind Sie gegen Sie alle. Pfui, ihr Beisitzer, pfui. Meine Herren, Sergeant, bitte. Pfui. Meine Herren, sagen. Als Vorsitzender muss ich natürlich auf den Rat meiner Beisitzer hören. Aber, meine Herren, sind wir nicht alle sehr emotional und unüberlegt gewesen? Wir kehren unsere Abscheu gegen das Verbrechen, gegen den Mann, der beschuldigt wird, das Verbrechen begangen zu haben. Aber können wir denn aus dem bloßen Umstand, dass Officer Kowalski der Eigentümer der betreffenden Grundstücke ist, schon ableiten, dass er sich hat bestechen lassen? Seine Personalakte bei der Polizei ist makellos. 33 Jahre treue Dienste, meine Herren. Gewiss, er hat Geschenke erhalten, von irgendeinem Wohltäter zweifellos. Von irgendeinem reichen Wohltäter, der anonym bleiben möchte und der auf diese Weise seine Hochachtung vor dem Typ Polizeibeamten ausdrückt, den Officer Kowalski auf so noble Art verkörpert. Gleichzeitig drückt er damit auch seine Bewunderung für die gesamte Polizei unserer Stadt aus, die alle anderen Kanadas in den Schatten stellt. Ja, ich möchte sagen, die ganz Nordamerikas. Ich kann es nicht glauben. Der Vorsitzende steht auf meiner Seite, Sergeant. Das ist es ja, was ich nicht glauben kann. Kowalski, ja. Der Vorsitzende Kowalski. Es ist mir bisher nie sonderlich aufgefallen. Aber würden Sie nicht auch sagen, er ist überdurchschnittlich klein? Ein bisschen klein ist er schon, ja. Er ist sehr klein, Kowalski. Er ist sogar ausnehmend klein. 1,60 Meter. Meine Herren. Höchstens 1,62. Was meine Herren, ich meine, dass wir die übereilten Worte des Ärgers, die im Lauf dieses Vormittags gefallen sind, vergessen sollten. Ich habe die Debatte sehr aufmerksam verfolgt und den Eindruck gehabt, als werde die Erhitzung der Gemüter vor allem von einigen wenigen Beisitzern verursacht, deren Namen ich mir übrigens sorgfältig notiert habe. Ich habe kein sehr gutes Gedächtnis. Da kommen mir solche Notizen für die nächsten Ausschusswahlen sehr gelegen. Wir sollten aber jetzt endlich vom Ärger zu einem Geist wahrer Großmütigkeit übergehen und kurz die Frage der Pension dieses mustergültigen Polizeibeamten betrachten. Er hat ausgesagt, er möchte die Grundstücke in ihrem jetzigen Zustand belassen und sie nicht zur Wiederbebauung verkaufen. Auch das beweist doch, dass er kein obskurer Geschäftemacher ist. Sonst würde er sich das Geschäft mit der Immobilienwertsteigerung nicht entgehen lassen, meine Herren. Somit ist natürlich die Frage einer ausreichenden Pension für ihn wichtig. Da Officer Kowalski, wie man annehmen darf, durch den Verkauf von Wolle und Korn kaum große Einnahmen haben wird, schlage ich vor, seine jetzigen Pensionsansprüche um 400 Dollar monatlich zu erhöhen, in Anerkennung von 33 Jahren treuer Pflichterfüllung. Ja, aber richtig. Man muss natürlich bedenken, dass er Schuhe anhat. Sagen wir barfuß, 1,58 Meter. Ist das nicht ungefähr das richtige Maß für einen echten Gnom? Ja, könnte hinkommen, Sergeant. Naja, schließlich bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mit Tieren kenne ich mich aus. Na, was sagen Sie dazu, Mr. Kowalski? Fantastisch. Joe, du machst deine Sache prima. Ich habe noch nie eine so gut aussehende Schafherde erlebt. Soll ich Sie mal in den Ställen rumführen, Mr. Kowalski? Sie sind schließlich der Boss. Oh ja, gern. Aber vielleicht ein bisschen später, Joe. Jetzt möchte ich gerne noch einen kleinen Gang in die City runter machen und sehen, wie mein Korn steht. Also bis später dann, Mr. Kowalski. Ist wirklich ein wunderschöner Tag für einen Spaziergang. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Kowalskis allerletzte Chance von Leo Simpson in der Übersetzung von Valerie Stiegele. Die Personen und ihre Darsteller waren Officer Kowalski, Horst Bollmann, der Gnom Michael Habeck, Sergeant Brock, Rainer Baselow, Captain Williams, Benno Sterzenbach, Polizeizentrale, Robert Atzhorn, Vorsitzende der Polizeilichen Untersuchungskommission, Hans Quest, Joe Thompson, ein Arbeitsloser, Wolfried Liehe, Tonio, ein Gastarbeiter, Erminio Cantoni. Aufnahmeleitung, Ursula Meyer. Ton und Technik, Gerhard Frey und Roland Kusche. Regie, Otto Düben. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 13. April 1981 im Bayerischen Rundfunk. Und, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ja, ein fantastisches Hörspiel, habe ich ja gesagt. Der Regisseur von Kowalskis allerletzte Chance, also Otto Düben, hat bei der Besetzung für sein Hörspiel neben Horst Bollmann noch weitere Darsteller gefunden, die so aussahen und deren Stimmen so klangen wie kleine rundliche Männer, um die Gnomen-Connection glaubhaft zu machen. Michael Habeck etwa als Seamus Riordan. Dieser Michael Habeck war lange die deutsche Stimme von Oliver Hardy und dem Hauself Dobby aus den Harry Potter-Filmen. Oder Rainer Baselow, also Kowalskis Vorgesetzten, den kannte man als rundlichen Polizisten aus Zur Sache, Schätzchen und als deutsche Stimme von John Belushi in Blues Brothers. Es ist meine letzte Chance und ich ergreife sie. Horst Bollmann war in den frühen 80er Jahren nicht nur dieser Officer Kowalski, sondern sogar Tatortkommissar. Ja, der Tatort im Ersten. Bollmann spielte damals Oberstleutnant Delius vom militärischen Abschirmdienst. Doch dieser Ermittler löste nur 3 Fernsehfälle. Der Norddeutsche Rundfunk hatte sie in Auftrag gegeben. Aber Horst Bollmann ist neben seinem Kollegen Hans Heckermann bis heute der einzige Schauspieler, der eine zweite Chance bekam und noch einen weiteren Tatort-Hauptermittler übernehmen durfte. Und zwar Kommissar Brandenburg ab 1988, diesmal für den Bayerischen Rundfunk. Doch der löste sogar nur 2 Fälle. Bei mir geht eben alles in die Binsen. Ich kann tun, was ich will. Ja, fast scheint es so, als habe Horst Bollmann die Rolle des Pechvogel-Ermittlers aus den Hörspielen dieser Zeit zu sehr verinnerlicht. Aber er blieb ein oft beschäftigter Fernseh- und Rundfunkdarsteller. Seine letzte Hörspiel-Krimi-Rolle kam 2006. Da wurde er zu Pater Brown in einer Radioserie des Mitteldeutschen Rundfunks nach Gilbert Keith Chesterton. Kowalskis allerletzte Chance, also unser Hörspiel aus dem Bayerischen Rundfunk, brachten wir in Erinnerung an Horst Bollmann, der in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre. Der Bayerische Rundfunk meldet sich wieder um 5.30 Uhr. Gute Nacht. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit unglaublichen Krimi-Hörspielen aus den ARD-Funkhäusern. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Oder gleich die ARD-Audiothek. Dort finden Sie übrigens noch einen sehr prominenten Radioklassiker des Bayerischen Rundfunks aus den frühen 80er Jahren. Es ist die berühmte Science-Fiction-Hörspielsatire Per Anhalter ins All von Douglas Adams, das Original. 6 puppenlustige Folgen mit Rolf Beusen, Felix von Manteuffel, Markus Beusen, Barbara Freier, Klaus Löwitsch, Hans Korte, Bernhard Minetti, Dieter Borsche und natürlich Lisi Mangold als das kleine pelzige Wesen aus dem Krebsnebel, dem es wirklich gefallen hat. Sie werden Per Anhalter ins All ebenfalls feiern, wenn Sie diese Serie noch nicht kennen sollten. Die ganz ursprünglich übrigens kein Buch, kein Film, keine Fernsehserie, sondern ein Radiohörspiel der BBC war. Per Anhalter ins All. Nicht verpassen. Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kein Mucks. Am Mikrofon verabschiedet sich Bastian Pastewka und denken Sie immer daran. Wir sind klein, aber wir sind ganz Güte hier. Jawohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.